Erster, der junge Samuel, diente Gott im Tempel unter Elis Aufsicht. Zu dieser Zeit waren Offenbarungen von Gott selten und es gab nur wenige Visionen. Zweiter, während Eli an seinem Platz schlief, waren seine Augen schon so schwach, dass er kaum noch sehen konnte. Dritter, die Lampe Gottes war jedoch noch nicht ausgegangen und Samuel schlief im Tempel Gottes, wo die Bundeslade stand. Vierter, da rief Gott plötzlich: Samuel! Samuel! Er antwortete: Hier bin ich. Fünfter, Samuel lief zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli antwortete: Ich habe nicht gerufen, geh und schlaf weiter. Also ging Samuel und legte sich wieder hin. Sechster, Gott rief noch einmal: Samuel! Samuel! Samuel stand auf, ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich doch gerufen. Eli erwiderte: Ich habe nicht gerufen, mein Sohn, geh und schlaf wieder. Siebter, Samuel kannte Gott nämlich noch nicht persönlich und Gott hatte sich ihm noch nicht offenbart. Achter, Gott rief Samuel nun ein drittes Mal. Samuel stand auf, ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich doch gerufen. Jetzt verstand Eli, dass Gott den Jungen rief. Neunter, deshalb sagte Eli zu Samuel: Geh und leg dich schlafen, und wenn er dich wieder ruft, dann antworte: Rede, her. Dein Diener hört zu. Samuel ging und legte sich an seinen Platz. Zehnter, dann kam Gott, stellte sich hin und rief wie zuvor: Samuel! Samuel! Samuel antwortete: Rede, dein Diener hört zu. Elfter, da sagte Gott zu Samuel: Ich werde in Israel etwas tun, das so schrecklich ist, dass jeder, der davon hört, es kaum glauben kann. Zwölfter, an diesem Tag werde ich alles, was ich über Elis Familie gesagt habe, an ihm geschehen lassen, von Anfang bis Ende. Dreizehnter, du sollst ihm mitteilen, dass ich seine Familie für immer verurteilt habe, weil er wusste, dass seine Söhne Gott beleidigten, aber er sie nicht aufhielt. Vierzehnter, deshalb habe ich Elis Familie geschworen, ihre Schuld kann niemals durch Opfer oder Gaben vergeben werden. Fünfzehnter, Samuel blieb bis zum Morgen liegen. Früh am Morgen stand er auf und öffnete die Türen des Tempels. Aber Samuel hatte Angst, Eli zu erzählen, was er gehört hatte. 16. Eli rief Samuel und sagte: Mein Sohn Samuel. Er antwortete: Hier bin ich. 17. Dann fragte Eli: Was hat er zu dir gesagt? Verheimliche mir nichts. Gott soll dich bestrafen, wenn du mir auch nur ein Wort von dem vorenthältst, was er zu dir gesagt hat. 18. Samuel erzählte ihm dann alles und verschwieg nichts. Eli antwortete: Es ist Gott, er soll tun, was er für richtig hält. 19. Samuel wuchs heran, und Gott war mit ihm. Gott ließ nichts von dem, was er angekündigt hatte, unerfüllt bleiben. 20. Ganz Israel, von Dan bis Beerseba, erkannte, dass Samuel ein zuverlässiger Prophet Gottes war. 21. Gott erschien auch weiterhin in Silo, denn Gott offenbarte sich Samuel dort durch sein Wort.